Erster an diesem Tag gab König Ahasveros Königin Esther das Haus von Haman. Haman war der Feind der Juden. Mardachai durfte zum König gehen. Esther hatte dem König gesagt, wer Mardachai für sie war. Zweiter, der König nahm seinen Siegelring ab. Er hatte ihn Haman weggenommen. Der König gab den Ring Mardachai. Esther machte Mardachai zum Chef über Hamans Haus. Dritter, Esther sprach wieder mit dem König. Sie fiel vor ihn auf den Boden. Sie weinte und bat ihn um Hilfe. Sie wollte, dass er Hamans schlechten Plan stoppt. Haman, der Agagiter, hatte diesen Plan gegen die Juden gemacht. Vierter, der König hielt Esther sein goldenes Zepter hin. Da stand Esther auf und ging zum König. Fünfter, Esther sagte, wenn der König einverstanden ist und mich mag, dann soll er einen Befehl schreiben lassen. Dieser Befehl soll die alten Briefe zurücknehmen. Haman, der Agagiter, hatte diese Briefe geschrieben. Er wollte alle Juden in den Provinzen des Königs töten lassen. Sechster, ich kann es nicht ertragen, zu sehen, wie meine Familie stirbt. Siebter, König Ahasveros sprach zu Esther und Mardachai. Er sagte, ich habe Esther Hamans Haus gegeben. Man hat Haman gehängt. Das war, weil er den Juden schaden wollte. Achter, der König sagte, ihr könnt jetzt im Namen des Königs Briefe für die Juden schreiben. Schreibt, was ihr für richtig haltet. Dann versiegelt die Briefe mit dem königlichen Siegelring. Ein Brief mit dem königlichen Siegel kann nicht geändert werden. Neunter, am 23. Tag des dritten Monats, Sivan, rief man die Schreiber des Königs. Sie schrieben alles, wie Mardachai es sagte. Die Briefe gingen an die Juden, Fürsten und Statthalter. Sie gingen auch an die Chefs der 127 Provinzen. Diese Provinzen waren von Indien bis Äthiopien. Jeder Brief war in der Sprache und Schrift der Provinz. Die Juden bekamen Briefe in ihrer eigenen Sprache. Zehnter, Mardachai ließ die Briefe im Namen von König Ahasveros schreiben. Er versiegelte sie mit dem königlichen Siegelring. Er schickte die Briefe mit schnellen Reitern. Diese Reiter ritten auf königlichen Rennpferden. Elfter, der König erlaubte den Juden in allen Städten, sich zu versammeln. Sie durften ihr Leben verteidigen. Sie durften alle Menschen töten, die sie angreifen wollten. Das galt auch für Frauen und Kinder. Sie durften auch deren Besitz nehmen. Zwölfter, das sollte an einem Tag in allen Provinzen von König Ahasveros geschehen. Dieser Tag war der 13. Tag des 12. Monats, Adar. 13. Der Inhalt des Briefes sollte in allen Provinzen ein Gesetz werden. Alle Völker sollten davon wissen. So konnten die Juden an diesem Tag bereit sein. Sie konnten sich an ihren Feinden rächen. 14. Die schnellen Reiter auf den königlichen Pferden ritten schnell los. Das war, als das Gesetz in der Burg Susa bekannt gemacht wurde. 15. Mardachai ging vom König weg. Er trug königliche Kleider in Blau und Weiß. Er hatte eine große goldene Krone auf. Er trug auch einen Mantel aus feinem Stoff und Purpur. Die Stadt Susa jubelte und freute sich. 16. Die Juden hatten Glück, Freude und Ehre. 17. In jeder Provinz und Stadt, wo das Gesetz des Königs ankam, gab es Freude und Feste für die Juden. Viele andere Menschen wurden Juden. Sie hatten Angst vor den Juden.